Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Ein warmer Herbstsamstag in Toulouse. Die Menschen treibt es auf die Straße, vielleicht um einen Kaffee zu trinken, vielleicht um etwas einzukaufen, um auf einer Parkbank zu chillen oder Musik zu hören mit Freundinnen am Ufer der Garonne. Einzig nicht ins Bild des südfranzösischen Idylls passen die zahlreichen Polizistinnen der Aufstandsbekämpfung, der CAS oder mittlerweile auch der BAK, die überall auf das innere Stadtgebiet verteilt stehen. Sie wechseln ihre Standorte, schieben sich zu Fuß oder mit Motorrädern. Es gibt sie wieder, die gefürchteten Motorradeinheiten, durch die Menge, bilden Sperrketten und lösen sie wieder auf. An den Zufahrtsstraßen stehen zusätzlich Wasserwerfer bereit, die nicht in die engen Altstadtgassen passen. Die Präsenz der Polizei erweckt kein Aufsehen, denn sie gehört mittlerweile zum Normalzustand an Wochenenden. Was im Szenario noch fehlt, ist der Aufstand. Aber den wird es auch am heutigen Samstag nicht geben. Wohl aber das gesamte Programm polizeilicher Maßnahmen. Tränengas, Gummigeschosse, Wasserwerfer, Festnahmen. Seit vielen Monaten finden jeden Samstag die Aktionen der Gilets Jaunes-Bewegung statt. Ignoriert von den Medien, bejubelt von vielen Menschen auf der Straße. Zwar hat die Beteiligung abgenommen, aber dennoch verbringen zurzeit immer noch ca. 2000 bis 3000 Menschen ihre Samstage hier im Protest, trotz Polizei und Demonstrationsverbot. Die Gilets Jaunes unterscheiden sich stark von früheren Protesten, die meist durch Gewerkschaften oder NGOs organisiert wurden. Es ist eine sehr heterogene Gruppe von Menschen, für die das individuell erträgliche Maß voll ist, die Nein sagen zu den Verhältnissen. Entsprechend werden Aktionen niemals angemeldet und es gibt keinerlei Repräsentation. Allerdings fehlt oder fehlten auch Konzepte der Organisierung oder ein ideologischer Rahmen. Dennoch ist der Versuch einer rechten Vereinnahmung der Bewegung gescheitert. Nationalisten sind unerwünscht. Ebenfalls neu bei den Protesten ist die Repressionserfahrung für weiße Französinnen. Sie erleben eine Polizeigewalt, die vorher nur POCs in den Banlieues erleben mussten und am eigenen Leib kannten. Auch mir, trotz einiger Erfahrung, gab die Teilnahme an zwei Samstagen zu denken. Mittlerweile halte ich es für richtig, hier nicht mehr von Polizeigewalt, sondern von Polizeiterror zu sprechen. Terror deshalb, weil die Maßnahmen sichtbar nur darauf zielen, Angst und Schrecken vor den Institutionen des Staates zu verbreiten. Das Verhalten der Polizei ist unberechenbar. Es gibt keine Zuspitzung des Protests, nichts, was der übliche Jargon unter Ausschreitungen subsumieren könnte. Plötzlich wird Tränengas oder Gummischrot geschossen oder zugeschlagen. Weiterhin trennt die Polizeigewalt nicht zwischen Gilets Jaunes und anderen Menschen auf der Straße. Tatsächlich ist es schwer, die Gilets Jaunes zu erkennen, da sie einen Schnitt durch die Gesellschaft bilden und nur eine Minderheit noch die gelben Westen trägt. Einige Beispiele aus meinem Erleben. Die Polizei schießt mit Gummischrot über einen belebten Innenstadtplatz. Der Wasserwerfer rückt plötzlich vor und spült wartende Menschen aus einer Bushaltestelle. Die Polizei schießt Tränengas in eine Metrostation. Und so weiter. Tatsächlich hat dieser Terror in den vergangenen Monaten zu Toten und zahlreichen Verletzten geführt. Beispielsweise starb eine 80-Jährige durch eine Tränengasgranate. Viele Menschen verloren Augen und Gliedmaß. On court pas, on court pas. Attention, on court pas, on court pas, on court pas. Ein Staat aber, der derartig gewaltvoll reagiert, demonstriert nicht etwa seine Allmacht, sondern vielmehr, dass er die Kontrolle über die Köpfe der Bürgerinnen verloren hat. Diese Kontrolle aber ist Grundlage des Herrschaftserhalts in der parlamentarischen Demokratie. Wie also überlebt der französische Staat die Massenproteste der letzten Jahre? Wie überlebt er die Gegnerinnenschaft einer Mehrheit der Bevölkerung? Die Antwort auf diese Fragen findet sich im autoritären Verfassungsmodell der Fünften Republik. Sie ist mit einer Notstandsgesetzgebung und Ähnlichem komplett auf die Person des Präsidenten zugeschnitten. Der Zentralstaat regiert die Provinzen, die Departements von oben. Das Mehrheitswahlrecht erfordert keine reale Mehrheit für eine herrschende Partei. So besitzt die Partei Macrons, La République en Marche, eine absolute Mehrheit trotz einer prozentualen Zustimmung von 28% der Wählerinnen. Betrachtet eins zusätzlich, dass sich bei den letzten nationalen Wahlen unter 50% beteiligt haben, schrumpft die Zustimmung für die herrschende Politik auf ca. 14% der Bevölkerung. So kann vor dem Schreckensgespenst des Front National eine kompromisslose Politik für die Eliten vorangetrieben werden. Folgend berichtet uns ein Aktivist der CNT, der sich sehr stark in die Gilets Jaunes-Bewegung eingebracht hat, über seine Erfahrungen. Wir freuen uns, die Gelegenheit zu haben, heute mit Nico zu sprechen. Er nimmt aktiv an der Gelbwestenbewegung teil. Ich denke ziemlich von Anfang an. Er wird uns mehr darüber erzählen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. Möchtest du dich am Anfang vielleicht kurz vorstellen und etwas über dein Engagement in der Gelbwestenbewegung und deinen politischen Hintergrund sagen? I started to be an activist originally with a thing around free software, privacy, etc. Okay, ich habe ursprünglich mit Aktivismus rund um die Themen freie Software und Privatsphäre begonnen. Und dann habe ich mich mehr zu sozialen Themen entwickelt. Jetzt bin ich Kommunist und revolutionärer Syndikalist. Und ich bin mittlerweile auch ein Ökoaktivist. Und das bildet mittlerweile einen Schwerpunkt, würde ich sagen. That is now my way, my aim, if I can say that. And in terms of theory, I am really influenced by Frederic. Und in Fragen der Theorie bin ich sehr stark beeinflusst durch Frederic Roulon, ein Spinoza-Anhänger und Marxist, aber ich bin auch beeinflusst von anarchistischer Theorie wie der Selbstorganisation. Ich ernähre mich nahezu vegan und arbeite gerade als Computerwissenschaftler. Und an der Gelbwestenbewegung nimmst du als Individuum und nicht als Teil einer Organisation teil, denn es ist ja eine Bewegung der Individuen, oder? Also nearly no organization really supports the movement at the beginning, so even me at the beginning, Auch ich, als die Sache begann mit diesem Thema der Kraftstoffsteuer, war ich aus einem ökologischen Standpunkt heraus nicht glücklich, dass es gerade um dieses Thema ging, obwohl mir natürlich klar war, dass es dahinter um ganz andere Dinge ging. It starts with that, even if I understand that there was a lot of more things behind this. And so I was not the first protester in the Gilets Jaunes. Daher war ich auch nicht einer der ersten Protestierenden, sondern kam erst dazu, als sich das Ganze mit den Klimaprotesten verband. Und dann blieb ich bei den Gelbwesten auch, als die Klimatypen lange nicht mehr kamen. There was the climate guys were not there anymore. Okay, we just started to talk about Gilets Jaunes. I think. Okay, wir haben gerade erst begonnen. über die Gelbwesten zu sprechen. Ich denke, dass die meisten ZuhörerInnen sie von der Medienberichterstattung Anfang des Jahres kennen. Aber kannst du vielleicht aus deiner Perspektive zusammenfassen, was die Bewegung ausmacht und vielleicht auch, was sie besonders macht im Vergleich zu früheren Bewegungen in Frankreich? Compared to former protest movements in France. The root of the problem that the movement. Der Kern des Problems, worauf die Bewegung abzielt, ist die Unmöglichkeit, anständig zu leben. Es geht wirklich nicht um die Kosten von Treibstoff. Diese Erhöhung der Kraftstoffsteuer war nur die Sache, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das ist etwas Besonderes verglichen mit normalen Protesten. Die meisten Protestierenden vertrauen keinen Institutionen wie etwa Gewerkschaften oder befürchten, dass diese die Bewegung für sich vereinnahmen könnten. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wurde Protest hier von solchen Organisationen erst organisiert. At the beginning it was really just for the material condition to can live decently. Am Anfang ging es wirklich nur um die materiellen Lebensgrundlagen, aber später hat es sich mehr in eine linke Richtung entwickelt. So gab es am Anfang in einigen Teilen Homophobie und Rassismus, aber das war niemals annähernd eine Mehrheit. Some parts it was absolutely not the majority. And now, but there are still a lot of persons with a lot of individual ideas. Aber auch heute sind dort sehr viele Menschen mit sehr vielen persönlichen Ansichten. Nicht alle werden von sich sagen, dass sie Kommunistinnen seien oder für eine Alternative zum Kapitalismus. Das ist nur die eine gemeinsame Sache, die Lebensbedingungen insbesondere für die Armen zu verbessern. Material condition, especially for the poor, but there is no definitive solution to arrive if it is just a social capitalism or. Aber da wird keine Lösung definiert. Es besteht ein gemeinsames Bewusstsein über die Probleme des Systems, aber kein Konsens darüber, wie weit wir gehen wollen im Sinne von Alternativen. The system, but not for exactly what, how far we want to go. There is no consensus of that in the movement. Can you maybe tell something about? Kannst du vielleicht etwas über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sagen, die Macron-Regierung oder Zustände in der Gesellschaft? Of the Gilets Jaunes protest. Basically, it is what is mostly called neoliberalism. That is absolutely not French specific. Hauptsächlich geht es um Neoliberalismus, der keine Besonderheit bildet in Frankreich. Der Neoliberalismus greift die Arbeitsbedingungen an und die Löhne werden permanent gesenkt. Es geht immer um Konkurrenz. Wenn wir unsere Rechte nicht einschränken, werden wir nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Dann schränken wir die Rechte ein und dann sind andere nicht wettbewerbsfähig genug und so weiter. Be competitive, so we have to reduce right and we reduce right and then the others are not enough competitive and they must also reduce right, etc., etc. And it is we are always have to go back economic system and. Und so geht es uns in diesem Wirtschaftssystem immer schlechter. Und da es dadurch mehr und mehr Proteste gibt, reagiert der Staat zunehmend aggressiv. Das passiert auch in anderen Ländern, aber ganz besonders in Frankreich. Wir leben in einem gesetzlichen Ausnahmezustand. Also offiziell tun wir das nicht mehr. Aber das liegt nur daran, dass die Notstandsgesetzgebung, die für Terrorismus gedacht war, in das normale Recht überführt wurde. Intended for terrorism now have been put in the common rights. So it authorized a lot of things and there are more and more laws to punish protesters, etc. Das legalisiert sehr viele staatliche Maßnahmen und es gibt immer mehr Gesetze, um Protestierende zu bestrafen. Sogar internationale Organisationen, die nicht links sind, warnen vor der Gewalt in Frankreich. Aber es geht so weiter. Frankreich wird nicht bestraft und viele Menschen kümmern sich zu wenig und sitzen bloß zu Hause vor ihrem Fernseher oder Computer. A lot of people do not warm too much and just say on their TV on their computer to watch films and. Yeah, I think you focused repression already now. Most listeners won't know the fact that the Gilets Jaunes are still on out. Ich denke, dass wir gerade schon begonnen haben, Repression zu thematisieren. Die meisten HörerInnen werden nicht wissen, dass die Gelbwesten immer noch auf der Straße sind, zumindest einmal die Woche. Darüber wird in den Medien nicht mehr berichtet. Ich denke, es ist ein Fakt, dass der französische Staat nicht eben glücklich ist. Kannst du uns also etwas darüber sagen, wie sich die Bewegung von ihrem Anfang bis heute entwickelt hat und dabei sowohl die internen Debatten, Strategien und Taktiken als auch die Reaktion des Staates ins Auge fassen? Both by the police and by politicians and media campaigns. At the very beginning, it was identified as mostly very small bosses protest. Ganz am Anfang wurde es als ein Protest mit einem sehr überschaubaren Ziel wahrgenommen. Daher wurde in den Medien auch sehr positiv berichtet. Aber stellte sich dann sehr schnell als proletarischer Protest heraus. Und dann war er auf einmal überhaupt nicht mehr so positiv in der medialen Darstellung. Die Bewegung ist dennoch sehr schnell angewachsen und stark geworden, aber nicht stark genug, um viel zu gewinnen. It goes really fast and it was powerful, but it was not enough to win a lot of things by the governments. And there was a lot of repression and there is still. Insbesondere war die Repression ungewöhnlich groß und dauert bis heute an. Und mittlerweile schrumpft die Bewegung wieder und es gibt keine einheitliche Taktik, um darauf zu reagieren. Es gibt keine wirkliche Organisierung und Entscheidungsfindung. Das ist auch eine Chance, denn so kann es niemanden geben, der die Bewegung kontrolliert. Aber andererseits sind wir als Gelbwesten etwas unorganisiert. Nur ein Teil hält sich an die Absprachen, die wir in den Versammlungen treffen, und das auch, obwohl die Entscheidungen in einer demokratischen Weise getroffen werden. Es gibt also einerseits die Demos an jedem Samstag, aber es gibt auch Versammlungen, oder? Leider gibt es nicht mehr in allen Städten Demonstrationen am Samstag. In Toulouse gibt es sie noch, aber in den meisten anderen Städten haben sie aufgehört. Und es gibt Versammlungen, auch wenn sie nicht von allen anerkannt werden. Um auf die Repression zurückzukommen. Es kursieren sehr schockierende Zahlen im Internet. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Maybe you can say something about it. I do not know the numbers, but there are a lot of persons that have. Ich kann nicht zu den genauen Zahlen sagen, aber einige Leute sind im Gefängnis und sehr viele Leute waren zeitweise inhaftiert. Und es gab viele Verletzungen, verlorene Augen, verlorene Hände und so weiter. Das ist nicht nur auf den großen Aktionen passiert, sondern auch auf normalen. Und auch diese schweren Verletzungen betreffen nicht nur Protestierende, sondern auch Passanten. Und die Repression ist mit den Gelbwesten einen deutlichen Schritt weitergegangen als vorher. Es gab Gummischrot, das aus einer Art Gewehr geschossen wird und viele Verletzungen verursacht. Viele verlorene Augen gehen auf diese Waffe zurück. Sie ist also nicht wirklich defensiv, wie sie behaupten. Und dann gibt es Tränengas. Es ist gefährlich bei Atemproblemen und Schmerzen in Augen und Nase. Und dann gibt es Granaten, die explodieren und dabei zu schweren Verletzungen führen können. Es sind hauptsächlich diese drei Arten von Bewaffnung und es gibt zwei Arten von Polizei. Die CAS, die nicht die gefährlichsten sind, und die BAC, die BAC, die sehr gefährlich sind und oft mit Schlagstöcken angreifen und vor denen man sich sehr in Acht nehmen muss. Und ich glaube auch die Berüchtigten, wir kennen sie aus Griechenland, die Delta-Einheiten mit Motorrädern wurden hier neu aufgestellt. Motorcycle. Ah yeah, it is the BAC, so the most dangerous that use motorcycle. It was. Die BAC, die sehr gefährlichen, die benutzen Motorräder. Das war in der Vergangenheit verboten. Ich erinnere mich nicht, denn es ist viele Jahre her. Aber damals gab es große Probleme mit diesen Einheiten. Vielleicht ist wer zu Tode gekommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Einheiten haben sie wieder erlaubt und das ist eine Maßnahme der gesteigerten Repression, die allerdings auch nicht überrascht. In the repression, so it is unfortunately not so surprising. Yeah. As we heard, a lot of people from the movement. Wie wir gehört haben, sind viele Menschen mit dieser Repression konfrontiert, werden verletzt oder verhaftet. Andererseits fehlt es an Organisierung. Kannst du vielleicht berichten, wie die Menschen mit der Repression umgehen? Ob es etwa eine Unterstützungsorganisation gibt? Ja, es gibt eine Gruppe, die wir Defense Kollektiv nennen. Das ist eine kleine Gruppe, die sehr gut funktioniert. Sie berät Leute, die verhaftet wurden oder angeklagt werden und sie unterstützt auch Aktivistinnen im Gefängnis. Du hast ja schon erwähnt, dass der Beginn der Bewegung etwas problematisch war und nicht klar war, in welche Richtung sie sich bewegen wird. Besonders, weil wir auch gesehen haben, wie sich die populären Protestbewegungen in anderen europäischen Ländern entwickelt haben, wo sie sehr starke chauvinistische, rassistische, homophobe und so weiter Tendenzen zeigten und sich dann auch weiter nach rechts entwickelt haben. Auch die Gelbwesten wurden beschuldigt, eine Plattform für rechte Akteure zu bilden. So gab es einen Angriff auf einen jüdischen Menschen, über den viel in den Medien berichtet wurde. Und diese Perspektive wird, denke ich, auch genutzt, um die Bewegung in den Medien zu verleumden. Kannst du etwas zu den Anschuldigungen sagen und wie die Bewegung sich dazu positioniert? Populist right wing or something. Can you say something about these accusations and what's the point of the movement about this? It's true that generally when there are hard work, hard material problems that. Es ist richtig, dass es immer dann, wenn es um materielle Probleme in der Bevölkerung geht, ein Risiko besteht, dass sich das Ganze in die rechte Richtung bewegt. Und es gab einige rechte Beteiligungen und rechte Ideen am Anfang. Also Ideen vom Front National, das ist die rechtsradikale Partei in Frankreich. Including ideas from Front National, that is the hard-right, in French, hard-right party. Aber es hat sich weiterentwickelt und jetzt sind die Gelbwesten eine komplett linke Bewegung. Die rechten Ideen haben in der Bewegung ganz klar nicht gewinnen können. Und wenn Rechte zu Aktionen kommen, werden sie dann fortgeschickt? Ich denke, dass wir jetzt da alle eine klare antifaschistische Position haben. Und Rechte versuchen nicht mehr zu den Aktionen zu kommen. Zumindest nicht in Toulouse. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Städten aussieht. Maybe different in some other cities, but to talk about the future. Da du die Bewegung ja aktiv unterstützt, welche Perspektiven siehst du für die Bewegung oder für eine Verbesserung der Situation in Frankreich? What sort of perspectives do you see for the future of the Gilets Jaunes movement and like other movements or an increasing of the political situation in France? Currently it tendensly degrows, unfortunately, the movement. Leider wird die Bewegung derzeit kleiner. Daher werden die Gelbwesten allein die Situation nicht ändern können. Aber es hebt die Repression des Staates hervor. Und es zeigt, dass sehr viele Menschen sich eine Veränderung in linke Richtung wünschen. Und ich denke, dass es sehr gut war, dass die Bewegung viele Leute mobilisiert hat, die aufhören, vor dem Fernseher zu sitzen und sich politisiert haben. Und diese Entwicklung wird nützlich sein für die nächste große Sache, die da kommen wird und die Regierung weiter in Bedrängnis bringen wird. Die Bewegung in ihrer jetzigen Größe kann jedenfalls keine Bedrohung für den Staat mehr darstellen. Die Bewegung gibt es jetzt ein Jahr. Wenn die Bewegung stark genug gewesen wäre, wäre die Regierung jetzt sicher nicht mehr da. It is nearly one year that now the movement exists. And okay, if it was really dangerous for the government, as it is currently, the government won't be there anymore. So. You said you're a syndicalist. Du sagst, du seist Syndikalist. Yeah. Did this movement have? Hatte diese Bewegung Auswirkungen auf die Gewerkschaften? Haben vielleicht mehr Leute sich radikalen Syndikaten angeschlossen? Haben die Syndikate darüber nachgedacht, die Bewegung zu unterstützen? Supporting the movement. At the very beginning, one of the biggest left. Am Anfang hat eine der großen Gewerkschaften den Fehler begangen, die Bewegung als rassistisch etc. zu brandmarken, obwohl das nicht gestimmt hat. Die Leute aus der Gelbwestenbewegung denken oft, dass die Gewerkschaften die Schuld am Scheitern früherer Proteste tragen. Union workers organization have killed some previous protests, so they generally do not like union workers organization, even if sie haben ein generelles Problem mit Gewerkschaften, aber nicht mit der Basis aus den Gewerkschaften. Sie verurteilen den Syndikalismus oft ganz allgemein, aber kennen den radikalen Syndikalismus wie der CNT in Frankreich und Spanien nicht. Radical syndicalism like the CNT in France or in Spain. Daher sind nicht viele Leute durch die Gelbwestenbewegung in die Gewerkschaften oder derartige Organisationen gekommen, zumindest nicht in Toulouse. Vielleicht ist es in anderen Städten anders, aber ich bezweifle es. For the same reason.